Frage-Antwort-Videos finde ich persönlich meistens relativ öde. Das hält mich aber weder davon ab, selbst vielleicht mal eins zu machen, noch davon, mir das neueste Q&A von André Teilzeit anzugucken. Und ich muss schon sagen, wer auf der Suche nach verwirrenden Begriffen, widersprüchlichen Aussagen und der wahrscheinlich schlechtesten Antwort aller Zeiten ist, wird mit seinem Video auf jeden Fall zufrieden sein. Nehmen wir uns also direkt das Filetstück seines Werkes raus und sehen uns an, wie André folgende Frage beantwortet. Sheesh Dash fragt auf YouTube, und das muss ich jetzt ablesen, weil dieser Satz so voller Fehler steckt. Denkst du nicht, dass der Islam irgendwas mit der Homo- und Transenfeindlichkeit zu tun hat? So wie die Mehrheit der Muslime weltweit eben homophob sind. Oder sind Deutsche jetzt neuerdings homophob oder so? Da ist der Herr Teilzeit belustigt, weil der Beitrag mehr Fehler enthält als der durchschnittliche Deutschaufsatz eines Legasthenikers. Inhaltlich ergibt sich allerdings dennoch eine klare Fragestellung, die sich meiner Meinung nach ebenso klar beantworten lässt. André sieht das Ganze allerdings etwas anders und leitet seine Antwort erst einmal mit ein paar merkwürdigen Statements ein. Also zuerst mal könntest du versuchen, etwas weniger transmisogyn zu sein und das Wort Transe aus deinem Wortschatz streichen. Ist nicht cool. Dann kann ich als Weißbrot der Komplexität dieses Themas auch definitiv nicht vollends gerecht werden. Das können queere Muslime deutlich besser als ich, aber ich glaube, es ist an dieser Stelle wichtig, mal einen Anfang zu wagen. Queere Muslime dürfen mich natürlich gerne unten in den Kommentaren korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ich bin zwar kein queerer Muslim, aber da ich getreu dem Motto "Gleiches Recht für alle" lebe, nehme ich mir mal heraus, dich trotzdem zu korrigieren. Es ist ja erstmal schön und gut, dass du erkennst, dass du dem Thema nicht gerecht wirst, aber warum sollte das daran liegen, dass du ein Weißbrot bist? André, der Islam ist eine Ideologie und keine Rasse. Außerdem ist es generell schon ziemlich fragwürdig, sich aufgrund seiner Hautfarbe selbst einzuschränken und davon auszugehen, dass queere Moslems, die im Übrigen auch Weißbrote sein können, die einzigen sind, die dich korrigieren können. Bloß weil sie die negativen Folgen am ehesten persönlich zu spüren kriegen. Ganz ehrlich, André, ich würde an deiner Stelle mal die ideologische Brille absetzen und mir unter Umständen auch Meinungen von Politikwissenschaftlern, Historikern und Experten zu dem Thema anhören. Egal, welche Hautfarbe und sexuelle Orientierung sie haben. Persönliche Betroffenheit ist keine Voraussetzung, um einen Sachverhalt einschätzen zu können. Richter haben die Verbrechen, über die sie urteilen, ja auch nicht selbst begangen und biologisch männliche Frauenärzte haben auch keine Gebärmutter. Und dennoch sind sie in der Lage, aufgrund ihrer angelernten Kompetenzen in ihrem Fachgebiet tätig zu sein. So, natürlich hast du immer wieder Idioten, die sich bei ihrer Queerfeindlichkeit auf ihre Religion beziehen. Da ist der Islam nur ein Beispiel für. Da stelle ich mich dann auch hin und sage, Alter, deine Arschlochhaftigkeit brauchst du nicht hinter deiner Religion zu verstecken, das macht dich auch nicht weniger zum Arschloch. Da ziehe ich nicht die ganze Gemeinde mit rein. Cool, dass du dich hier so differenziert und individuumsorientiert gibst, aber leider ist das relativ widersprüchlich zu deinen sonstigen Ansätzen. In deinem Video über die Vorteile des Schwulseins beispielsweise ordnest du kategorisch queers und heterosexuellen Menschen bestimmte Eigenschaften zu. Und in deinen Feminismusbeiträgen wird deutlich, dass du weiße Männer generell als privilegiert siehst. Also packst du alle in eine Schublade, wenn es dir gerade passt, aber versteckst dich hinter dem Scheinargument der Einzelfälle, sobald dein Weltbild anfängt, Risse zu bekommen. Dieser Mangel an Konsistenz ist in vielen deiner Videos leider die einzige Konstante. Zum einen, und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, begründet sich die Queerfeindlichkeit in vielen islamisch geprägten Ländern nicht auf dem Koran. Ganz im Gegenteil, das war früher mal ein Hort homoerotischer Literatur. So, und dann kam der Kolonialismus, die Briten sind rübergesegelt, haben ihre Gesetzbücher mitgebracht und die da auch durchgeprügelt. In denen war Homosexualität damals noch verboten. Und diese Gesetze haben da bis heute in dieser Form auch Bestand. Weil das größtenteils Länder sind, die noch nicht diese Aufklärung durchlaufen haben, die wir hier im Westen die letzten Jahrzehnte über hatten. Der weiße Mann, das gute alte Feindbild. Deine Behauptung, Queerfeindlichkeit sei ein Produkt des britischen Kolonialismus, wirkt schon sehr unsinnig, wenn man Länder wie Kanada, Teile der USA oder Australien sieht, die ebenfalls britische Kolonien waren und heute vergleichsweise fortschrittlich im Umgang mit Queers und Homosexualität sind. Du hast recht, dass in westlichen Ländern eine Aufklärung stattgefunden hat. Aber warum diese in vielen anderen Ländern ausgeblieben ist, die heute von Homophobie geprägt sind, erläuterst du nicht. Einem Prozess unumkehrbar wie die Aufklärung. Das ist in der islamischen Welt, auch in der Geschichte, noch nie passiert. Und warum ist es nie passiert? Weil jeder Erneuerungsversuch in der islamischen Welt immer am Fels der Orthodoxie gebrochen ist. Stattdessen versuchst du, von der eigentlichen Problematik, nämlich der Homophobie im Islam, abzulenken, indem du schnell auf etwas anderes zeigst und sagst, nicht der Islam ist das Problem, sondern alte britische Gesetze. Von den Ländern, in denen Homosexualität heute noch unter Todesstrafe steht, standen einige aber überhaupt nicht unter britischer Kolonialherrschaft. Offensichtliche Gemeinsamkeiten sind dagegen die überwiegend islamische Prägung sowie die teilweise explizite Bezugnahme auf die Scharia-Gesetzgebung. Es scheint ein Wertesystem vorzuherrschen, dessen Grundlage nicht ausschließlich der Koran ist, sondern auch Interpretation von Hadithen bzw. Überlieferungen des Propheten. So, homosexuality in Islam is rejected. And we knew this from the Quran. The Quran taught us this from the story of Lut, aka Lot. These people got punished. Lut left the house in the morning, and the angel Jibril came and he lifted the whole village with the tip of his wing. He lifted it up to the sky and then he turned it upside down and he buried all the people alive. Why? Because of the homosexuality that they were committing. So this means that homosexuality is strongly condemned in Islam, and Allah hates it so much, and we should hate it so much. Ein vergleichsweise geringer Wohl- und Entwicklungsstand in diesen Ländern ist ebenfalls zu beobachten. Eine Besserung würde vor allem durch einen gesellschaftlichen Wandel, eine Aufklärung ermöglicht. Doch dieser Aufklärung stehen Leute wie du im Weg, die bestimmte Ideen für zu heilig halten, um sie zu kritisieren. Klar begründen die das dann heute mit dem Koran. Die Geschichte hat aber auch schon deutlich gezeigt, dass es anders geht. Bei solchen Aussagen würde ich mir schon wünschen, dass du deine Gedanken etwas mehr ausführst. Warum ist es denn so klar, dass sie es mit dem Koran begründen, wenn der eigentliche Grund dafür deiner Meinung nach englische Gesetze sind? Aus der Luft gegriffene Statements, die man als gegebene Tatsachen hinstellt, sind wirklich keine gute Grundlage für eine inhaltliche Auseinandersetzung. Noch dazu ist diese Debatte darum immer so verdammt entmenschlichend. Das ist so ein Fingerzeigen aller, das sind Muslime und Muslime glauben an den Koran und der Koran ist voll homofeindlich und daran müssen die sich halten, weil der Koran sagt, du darfst ihm nicht widersprechen. Ja, das wird bestimmt super helfen, Fortschritt zu erreichen und die Fronten nicht noch weiter verhärten. Ja, aber wenn alle ihre Stimme verstellen, um sich über eine Seite lustig zu machen, wird das einer sachlichen Diskussion äußerst zuträglich sein, oder? Wenn man mit dem Finger zeigt, wie du meinst, zeigt man eher auf kritische Teile des Islams als Ideologie und nicht auf einzelne Muslime. Islamkritik hat nicht umsonst fast 100 Mal mehr Google-Treffer als Muslimkritik. Great Minds discuss ideas, small minds discuss people und so. Verhärtete Fronten lassen sich bei extrem gegensätzlichen Positionen im Zweifel nur schwer vermeiden. Daraus die Konsequenz zu ziehen, keine Kritik zu üben, damit keine Front entsteht, ist feige und gibt schlechten Ideen zu viel Freiraum. Ist vielleicht nicht jedem bewusst, aber Muslime sind tatsächlich Menschen. Und Menschen haben die Fähigkeit zu denken, Dinge weiterzudenken vor allem, weiterzuentwickeln, sich zu emanzipieren, eigene Gedanken zu fassen, eigene Eindrücke dazu zu gewinnen. Und all das prägt dich auch als Mensch, egal ob du noch an eine Religion glaubst oder ob du das nicht tust. Ist vielleicht nicht jedem bewusst, aber das, was andere hier macht, wird wohl traditionell als Tugendsignalisierung bezeichnet. Ja, ja, du bist empathisch, weltoffen und verständnisvoll. Als würde irgendjemand, der bei Verstand ist, denken, dass Muslime keine Menschen sind. Ernsthaft, das ist ein Punkt, der wohl nie irgendwo zur Debatte stand. Es ist übrigens amüsant, dass du hier extra betonst, dass Muslime Menschen sind, die eigenständig denken, obwohl du derjenige bist, der behauptet, dass alte, fremde, britische Gesetze aus der Kolonialzeit die Denkweise in diesen Ländern heute noch prägen. Das alles auszublenden, spricht Muslimen das Menschsein ab und reduziert sie auf das, was du glaubst, aus dem Koran rauszulesen. Nein, nur weil man einen Aspekt erwähnt, heißt das nicht, dass man jemanden darauf reduziert oder die Ideologie mit den Menschen gleichsetzt, egal um welche Religion oder politische Einstellung es sich dabei handelt. Es heißt schlicht und ergreifend, dass man einen Kritikpunkt hat und will, dass dieser diskutiert wird. Mit deinem Denkmuster kann man wohl nie eine konstruktive Auseinandersetzung haben, da sämtliche Kritik als unangebrachtes Reduzieren abgetan werden kann. Zum Beispiel kann jemand sagen, Bleilo macht echt zu wenig Videos. Dann sage ich, tut mir leid, aber hör bitte auf, mich zu entmenschlichen, damit reduzierst du mich auf das, was du meinst, aus meinen Upload-Daten rauslesen zu können. Und hey, ich bin nicht blind, ich kann Statistiken lesen. Ich weiß, dass statistisch die Queerfeindlichkeit unter Muslimen in Deutschland höher ist als in anderen Bevölkerungsgruppen. Statistiken zeigen aber auch nur Auswirkungen auf und nicht die Ursachen, aus denen sie entstehen. Wie eben schon beschrieben, der Ursprung dessen liegt nicht im Koran, sondern auf einer kleinen Insel im Westen. Dass Statistiken zwar Zusammenhänge zeigen, aber sich daraus nicht unbedingt eine Kausalität ergibt, hast du richtig erkannt. Doch nur weil sich aus den Statistiken nicht direkt ein Ursprung ableiten lässt, ist es keine gute Alternative, sich etwas aus den Fingern zu saugen und alte britische Gesetze als Hauptursache für aktuelle Homophobie anzuprangern. Wie du hier eine These ablehnst, obwohl vieles darauf hindeutet, dass sie zutrifft, und stattdessen gutgläubig eine andere These akzeptierst, erinnert stark an Menschen, die immer noch meinen, die Erde sei eine Scheibe. Ab einem gewissen Maß an Beweislast wird gesunde Skepsis schnell zur Realitätsverweigerung. Und wenn man die Realität nicht anerkennt, kann man sie auch nicht besser machen. Also Freunde, bleibt logisch.